Aristipp von Christoph Martin Wieland, dritter Band. IV. An eben denselben, Teil 1. Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Über Platons Dialog von der Republik. In Lagen, wo das Gefühl mit der Vernunft ins Gedränge kommt, ist uns alles willkommen, was uns in einen andern Zusammenhang von Vorstellungen versetzt, die entweder durch Neuheit, Schönheit und Wichtigkeit anziehen oder durch einen Anstrich von sinnreichem Unsinn und Rätselhaftigkeit zum Nachdenken reizen und sich unvermerkt unserer ganzen Aufmerksamkeit bemächtigen. In dieser Rücksicht, lieber Eurybates, hätte mir der neue platonische Dialog, womit du mich beschenkt hast, zu keiner gelegnern Zeit kommen können. Ich habe ihn unter häufig abwechselnden Übergängen von Beifall, Interesse, Bewunderung und Vergnügen zu Missbilligung, Kopfschütteln, Langeweile und Ungeduld bereits zum zweiten Male durchgelesen, was wenigstens so viel beweiset, dass meinem Gefühle nach das Lobenswürdige in diesem seltsamen Werke mit dem Tadelhaften um das Übergewicht kämpfe und es daher keine leichte Sache sei, über den innern Wert oder Unwert desselben ein unbefangenes Urteil auszusprechen. Wirklich scheint mir Plato, alle Kräfte seines Geistes und den ganzen Reichtum seiner Fantasie, seines Witzes und seiner Beredsamkeit aufgeboten zu haben, um das Vollkommenste, was er vermag, hervorzubringen. Und ich müsste mich sehr irren, oder es ist ihm gelungen, nicht nur alle seine Vorgänger und Mitbewerber, so viele ich deren kenne, sondern in gewissem Sinne auch sich selber zu übertreffen. Denn unstreitig muss sogar sein Phädon, Phädrus und das allgemein bewunderte Symposion selbst vor diesem neuen Prachtwerke zurückweichen. Da man über diesen Punkt, wie mir Lysanias sagt, zu Athen nur eine Stimme hört und die meinige zu unbedeutend ist, um das allgemeine Quarks, Quarks der aristophanischen Frösche merklich zu verstärken, so wäre wohl das Bescheidenste und auf alle Fälle das Klügste, was ich tun könnte, wenn ich es bei dem bisher Gesagten bewenden ließe. Aber du verlangst meine Meinung von dieser neuen Dichtung unsers erklärten Dichterfeindes ausführlich zu lesen und hast mich gewissermaßen in die Notwendigkeit gesetzt, dir zu Willen zu sein, da ich nicht umhin kann, ihn gegen einen Vorwurf zu verteidigen, den du ihm machst und der, neben so vielen andern, die er nur zu sehr verdient, mit deiner Erlaubnis, gerade der einzige ist, von welchem ich ihn freigesprochen wissen möchte. Bei so bewandten Dingen will ich denn, nach andächtiger Anrufung aller Musen und Grazien, die Freiheiten, die ich mir mit ihrem Günstling nehmen werde, nicht in Ungnaden zu vermerken, mich dem Wagestück unterziehen und dir meine Gedanken sowohl von Platons Republik als von diesem Dialog überhaupt ungescheut eröffnen, ohne mich jedoch zu einer vollständigen Beurteilung anheischig zu machen, welche leicht zu einem zweimal so dicken Buch als das beurteilte Werk selbst erwachsen könnte. Vor allem laß uns bey der form dieses dialogs als dem ersten was daran in die augen fällt eine weile stehen bleiben. Ich setze als etwas ausgemachtes voraus, was wenigstens Plato selbst willig zugeben wird, daß ein Dialog in Rücksicht auf Erfindung, Anordnung, Nachahmung der Natur und so fort in seiner Art ebenso gut ein dichterisches Kunstwerk ist und sein soll als eine Tragödie oder Komödie. Und ist er dies, so muß er allen Gesetzen, die ihren Grund in der Natur eines aus vielen Teilen zusammengesetzten Ganzen haben und überhaupt den Regeln des Wahrscheinlichen und Schicklichen in Ansehung der Personen, sowohl als der Zeit, des Ortes und anderer Umstände ebensowohl unterworfen sein als diese. Lass uns sehen, wie der Werkmeister dieses Dialogs gegen die verschiedenen Klagepunkte bestehen wird, die ich ihm zum Teil von etlichen strengen Kunstrichtern aus meiner Bekanntschaft machen höre, zum Teil, ohne selbst ein sehr strenger Kunstrichter zu sein, meinem eigenen Gefühle nach zu machen habe. Ich übergehe den allgemeinen Vorwurf, der beinahe alle seine Dialogen, aber den gegenwärtigen noch viel stärker als die meisten andern, trifft, dass er dem guten Sokrates unaufhörlich seine eigenen Eier auszubrüten gibt und ihm ein System von Philosophie oder Mystosophie unterschiebt, womit der schlichte Verstand des Sohns des Sofroniskus wenig oder nichts gemein hatte. Kurz, dass er ihn nicht nur zu einem ganz andern Mann, sondern in gewissen Stücken sogar zum Gegenteil dessen macht, was er war. Wir wissen, was er hierüber zu seiner Rechtfertigung zu sagen pflegt, und lassen es dabei bewenden. Aber auf die sehr natürliche Frage, woher uns dieser Dialog komme, sollte er doch die Antwort nicht schuldig bleiben. Das Ganze ist die Erzählung eines Empyräon am Feste der thrazischen Göttin Bendis im Hause des reichen alten Cephalus vorgefallenen philosophischen Gesprächs zwischen Sokrates, Glaukon und Adimantus, denn die übrigen im Eingang vorkommenden Personen nehmen an dem Hauptgespräche bloß mit den Ohren Anteil. Diese Erzählung legt Plato dem Sokrates selbst in den Mund, aber an wen die Erzählung gerichtet sei und aus welcher Veranlassung, wo und wann sie vorgefallen, davon sagt er uns kein Wort. Was müssen wir also anders glauben, als Sokrates habe dieses Gespräch allen, die es zu lesen Lust haben, schriftlich erzählt, das ist, er habe ein Buch daraus gemacht. Wir wissen aber, dass Sokrates in seinem ganzen Leben nichts geschrieben hat, das einem Buche gleich sieht. Plato verstößt also gegen alle Wahrscheinlichkeit, da er ihn auf einmal zum Urheber eines Buches macht, das kaum um den sechsten Teil kleiner ist als die ganze Ilias. Doch wir wollen ihm die Freiheit zugestehen, die man einem Dichter von Profession nicht versagen würde, den Sokrates zum Schriftsteller zu machen, was dieser wenigstens hätte sein können, wenn er gewollt hätte, aber wie kann er verlangen, wir sollen es für möglich halten, daß ein gespräch, welches von einem nicht langsamen leser in 16 vollen stunden schwerlich mit einigem bedacht gelesen werden kann, an einem tage gehalten worden sey, wenn gleich, was doch keineswegs der fall war, sein redseliger Sokrates von Sonnenaufgang bis in die sinkende Nacht in einem fort gesprochen hätte. Adimant und Glaukon, welche bei weitem in dem größten Theile des Gesprächs bloße Widerhaller sind, brauchten sich zwar auf ihre ewigen, ja freilich allerdings nicht anders, warum nicht, so scheint's, ich sollte meinen, und wie die kopfnickenden Formeln alle lauten, eben nicht lange zu bedenken. Aber man muß doch wenigstens Atem holen, und da in diesen vollen 16 Stunden, die das Gespräch dauert, weder gegessen noch getrunken wurde, so kann man ohne Übertreibung annehmen, der gute Sokrates müßte sich trotz seiner kräftigen Leibesbeschaffenheit dennoch zuletzt so ausgetrocknet und verlechzt gefühlt haben, daß es ihm unmöglich gewesen wäre, das wundervolle Ammenmärchen von dem Armenier er, womit Plato seinem Werke die Krone aufsetzt, in hörbaren Lauten hervorzubringen. Lass uns indessen aus Gefälligkeit gegen den philosophischen Dichter über alle diese Unwahrscheinlichkeiten hinausgehen. Aber wer kann uns zumuten, höre ich einige meiner kunstliebenden Freunde sagen, dass wir die Urbanität so weit treiben, die Augen mit Gewalt vor einem andern Fehler zuzuschließen, der ganz allein hinreichend ist, jedes Kunstwerk, wie schön auch dieser oder jener einzelne Teil desselben sein möchte, insofern es ein Ganzes sein soll, verwerflich zu machen. Was würden wir von einem Baumeister sagen, der sich um die Richtigkeit und Schönheit der Verhältnisse der Seiten, Hallen, Säle, Kammern, Türen und anderer einzelner Teile seines Gebäudes so wenig bekümmerte, dass er ohne Bedenken die rechte Seite kürzer als die linke oder das Vorhaus größer macht als das Wohnhaus, einem hohen, geräumigen Speisezimmer kleine Fenster und ungleiche Türen gäbe und den Gesellschaftssaal neben die Küche setzte? Oder wie würden wir den Maler loben, der, wenn er zum Beispiel den Kampf des Herkules mit dem Achelous zum Hauptgegenstand eines Gemäldes genommen hätte, uns auf derselben Tafel die schöne Deianira unter einem Gewimmel von Mägden mit Trocknen ihrer Wäsche beschäftigt zeigte und zu mehrerer Unterhaltung der Liebhaber auf beiden Seiten noch eine äsopische Fabel, eine Gluckhenne mit ihren Küchlein, neben einem sich stolz in der Sonne spiegelnden Vauhahn anbringen und das alles so genau und zierlich auspinseln wollte, dass der Zuschauer zweifelhaft, ob der Fuchs und der Rabe oder Deianira mit ihren Mägden oder Herkules und Achelous oder die Gluckhenne und der Pfau die Hauptfiguren des Stücks vorstellen sollten, über dem Betrachten der Nebendinge den eigentlichen Gegenstand immer aus den Augen verlöre. Wiewohl dieser Tadel sich auf eine meiner Meinung nach etwas schiefe Ansicht des Dialogs als kunstwerk betrachtet gründet und daher um vieles übertrieben ist, wie ich in der folge zu zeigen gelegenheit finden werde, so muß ich doch gestehen, daß das vor uns liegende werk von einem auffallenden mißverhältniß der theile zum ganzen und von überladung mit nebensachen, welche die aufmerksamkeit von der hauptsache abziehen und nöthigern untersuchungen den weg versperren, nicht ganz frei gesprochen werden könne. Das Problem, warum es dem angeblichen Sokrates eigentlich zu thun ist, nämlich den wahren Begriff eines gerechten Mannes durch das Ideal eines vollkommenen Staats zu finden, macht kaum den vierten Teil des Ganzen aus. Und ob ich schon nicht in Abrede bin, dass der Verfasser die häufigen Abschweifungen und Episoden mit der Hauptsache in Verbindung zu setzen gesucht hat, so ist doch unleugbar, dass einige derselben wahre Auswüchse und üppige Wasserschößlinge sind, andere hingegen ohne alle Not so ausführlich behandelt werden, dass der Verfasser selbst das Hauptwerk darüber gänzlich zu vergessen scheint. Indessen werden alle diese Fehler in meinen Augen zu Kleinigkeiten, sobald gefragt wird, wie dieses platonische Machwerk in Ansehung dessen, worin die wesentlichste Schönheit eines Dialogs besteht, beschaffen sei. Vorausgesetzt, dass die Rede nicht von Unterweisung eines Knäbleins durch Frage und Antwort, sondern von einem Gespräch unter Männern über irgendeinen wichtigen, noch nicht hinlänglich aufgeklärten oder verschiedene Ansichten und Auflösungen zulassenden Gegenstand ist, so lässt sich doch wohl als etwas Ausgemachtes annehmen, ein erdichteter Dialog sei desto vollkommener, je mehr er einem unter geistreichen und gebildeten Personen wirklich vorgefallenen Gespräch ähnlich sieht. In einer solchen gesellschaftlichen Unterhaltung stellt jeder seinen Mann. Jeder hat seinen eigenen Kopf mitgebracht, hat seine Meinung und weiß sie, wenn sie angefochten wird, mit starken oder schwachen, aber doch wenigstens mit scheinbaren Gründen zu unterstützen. Wird gestritten, so wehrt sich jeder seine Haut so gut er kann, oder sucht man einen Punkt, welcher allen noch dunkel ist, ruhig und gemeinschaftlich aufzuhellen, so trägt jeder nach Vermögen dazu bei. Glaubt einer die Wahrheit, welche gesucht wird, gefunden zu haben, so hört er die Zweifel, die ihm dagegen gemacht werden, gelassen an, und die daraus entstehende Erörterung dient entweder, die gefundene Wahrheit zu bestätigen und anerkennen zu machen, oder den vermeinten Finder zu überführen, dass er sich geirrt habe. Und wäre auch einer in der Gesellschaft allen übrigen an Scharfsinn und Sachkenntnis merklich überlegen, so ist dieser so weit entfernt, sich dessen zu überheben, das Wort allein führen zu wollen und den andern nichts übrig zu lassen, als immer ja zu sagen, dass er ihnen sogar, falls sie ihre Zweifel und Einwürfe nicht in ihrer ganzen Stärke vorzutragen wissen, mit guter Art zu Hilfe kommt, ihre Partei gegen sich selbst nimmt und nicht eher recht haben will, bis alle waffen, womit seine meinung bestritten werden kann, stumpf oder zerbrochen sind. Unterhaltungen dieser art sind es, die der dialogendichter zu mustern nehmen muß. Aber auch dadurch hat er den Forderungen der Kunst noch kein Genüge getan. Denn da er als Künstler sich nicht auf das Gemeine und Alltägliche beschränken, sondern das Schönste und Vollkommenste in jeder Art oder genauer zu reden, ein in seinem Geiste sich erzeugendes Bild desselben zum Vorbilde seines Werkes nehmen und dieses eben dadurch zum wahren Kunstwerk erheben soll, so kann mit dem größten Rechte von ihm erwartet werden, dass die gelungene Bestrebung, dem Ideal eines vollkommenen Dialogs so nahe als möglich zu kommen, in seinem ganzen Werke sichtbar sei. Ich darf nicht besorgen, einer Ungerechtigkeit gegen unsern Dialogendichter beschuldiget zu werden, wenn ich sage, dass er bei der Ausarbeitung des Gespräches, wovon wir reden, eher an alles andere als an diese Pflicht gedacht habe. Denn statt eines Gemäldes, worin Sokrates als die Hauptfigur in einer Gesellschaft, in welcher es ehrenvoll ist, der Erste zu sein, erschiene, glauben wir, den homerischen Tiresias unter den Toten zu sehen. Er allein hat Verstand, die andern sind flatternde Schatten. In der Tat sind von der letzten Hälfte des zweiten Buchs an alle übrigen eine Art von stummen Personen. Selbst Glaukon und Adimant, an welche Sokrates seine Fragen richtet, haben größtenteils wenig mehr zu sagen, als was sie, ohne den Mund zu öffnen, durch bloßes Kopfnicken oder ohne sichtbar zu sein, wie die körperlose Nymphe Echo, durch bloßes Widerhallen hätten verrichten können. Und so ist nicht zu leugnen, dass dieser sogenannte Dialog ebenso gut und mit noch besserm Recht ein sokratischer Monolog heißen könnte. Dass das erste und zweite Buch hiervon eine Ausnahme macht, brachte die Natur der Sache mit sich. In einer Gesellschaft von mehr als 12 Personen will sich's nicht wohl schicken, dass einer sich der Rede sogleich ausschließlich bemächtige, und Plato benutzt diesen Umstand, seine Leser gleich anfangs durch das Gespräch zwischen Sokrates und dem alten Cephalus, dem Herrn des Hauses, über die Vorteile und Nachteile des hohen Alters, die kleinste und schönste Episode dieses Werks, in Erwartung einer angenehmen und interessanten Unterhaltung zu setzen. Aber lange kann der platonische Sokrates ein Gespräch dieser Art nicht ausdauern. Er muss etwas zu disputieren haben, und da ihm Cephalus keine Gelegenheit dazu gibt, macht er sie selbst, indem er ihn, man sieht nicht recht warum, durch eine verfängliche Frage in einen Streit über den richtigen Begriff der Gerechtigkeit zu ziehen sucht und dadurch den eigentlichen Gegenstand dieses Dialogs, wiewohl ein wenig bei den Haaren, herbeizieht. Der schlaue Alte, der die Falle sogleich gewahr wird, macht sich mit der Entschuldigung, dass seine Gegenwart beim Opfer nötig sei, in Zeiten aus dem Staube. Seinem Sohne Polemarchus auftragend, die sache mit dem kampflustigen herrn auszufechten. Der junge mann zeigt sich dazu bereitwillig und der streit beginnt über den spruch des simonides: jedem das seine geben ist gerecht, welchen Polemarch behauptet, Sokrates hingegen mit verstellter Bescheidenheit und Ehrfurcht vor einem so weisen und göttlichen Manne wie Simonides unter dem ironischen Vorwand, er verstehe die Meinung dieser Worte nicht recht, nach seiner gewohnten Art bestreitet, indem er jenen durch unerwartete Fragen und Induktionen in die Enge zu treiben und zum Widerspruch mit sich selbst zu bringen sucht. Polemarch wehrt sich zwar eine Weile, sieht sich aber, da er zu rasch und hitzig dabei zu Werke geht und seinem Gegner an Spitzfindigkeit nicht gewachsen ist, ziemlich bald genötigt, seine Meinung zurückzunehmen. Ich gestehe, dass ich es an Platons Stelle nicht über mich hätte gewinnen können, weder den Sokrates mit so ströhernen Waffen fechten, noch den Sohn des Cephalus sich so unrühmlich überwunden geben zu lassen. Man könnte zwar zu seiner Entschuldigung sagen, bekanntermaßen habe Sokrates sich gegen die Sophisten und ihre Schüler aus Verachtung keiner schweren Waffen bedient, da es ihm nicht darum zu tun gewesen sei, sie zu belehren, sondern ihrer zu spotten, sie in Widersprüche mit sich selbst zu verwickeln und eben dadurch, dass sie sich so leicht verwirren und in Verlegenheit setzen ließen, sie selbst und die Zuhörer ihrer Unwissenheit und Geistesschwäche zu überweisen. Ich antworte aber, sobald Plato, der Schriftsteller, sich die Freiheit herausnahm, den nicht mehr lebenden Sokrates zum Helden seiner philosophischen Dramen und dialektischen Kampfspiele zu wählen und ihm zu diesem Ende eine subtile, schwärmerische, die Grenzen des Menschenverstandes überfliegende Philosophie, die nichts weniger als die seinige war, in den Busen zu schieben, mit einem Worte, sobald er sich erlaubte, aus dem wirklichen Sokrates einen idealischen zu machen, würde es ihm sehr wohl angestanden haben, auch die einzigen Züge, die er ihm lassen musste, wenn er sich selbst noch ähnlich sehen sollte, die Art, wie er die Ironie und die Induktion zu handhaben pflegte, zu idealisieren. Ich will sagen, sie mit aller der Feinheit und Kunst zu behandeln, deren sie bedarf, wenn sie für eine Methode gelten soll, dem gemeinen Menschenverstand den Sieg über sophistische Spitzfindigkeit und täuschende Gaukelei mit Ähnlichkeiten, Wortspielen und Trugschlüssen zu verschaffen. Dies, denke ich, müsste ihm Pflicht sein, wenn er das Andenken seines ehrwürdigen Lehrers wirklich in Ehren hielte, und ich sehe nicht, womit er zu entschuldigen wäre, dass er in diesem Wortgefechte mit Polemarch gerade das Gegenteil tut. Oder muß es nicht dem blödesten Leser in die Augen springen, daß sein vorgeblicher Sokrates den Spruch des Simonides auf eine Art bestreitet, die den Leser ungewiß läßt, ob der Sophist Sokrates den ehrlichen Polemarch oder der Sophist Plato den ehrlichen Sokrates zum Besten haben wolle? Denn was wohl zu bemerken ist, Polemarch erscheint in diesem streit zwar als ein ziemlich kurzsinniger und im denken wenig geübter mann, aber nichts an ihm läßt uns argwohnen, daß es ihm nicht um wahrheit zu thun sey, und der satz des simonides, wenn er gleich den höchsten und reinsten begriff dessen, was gerecht ist, nicht erreicht, drückt doch eine so allgemein für Wahrheit anerkannte Maxime aus, dass man nicht begreift, wie Platons Sokrates sich erlauben kann, einen so platten, langweiligen Scherz damit zu treiben. Oder sollte Plato im Ernst glauben, die Erklärung des Simonides werde dadurch der Unrichtigkeit überwiesen, dass einer zum Beispiel Unrecht hätte, wenn er ein bei ihm hinterlegtes Schwert dem Eigentümer auf Verlangen wiedergäbe, falls dieser wahnsinnig wäre oder der Depositor gewiss wüsste, dass er seinen Vater damit ermorden wolle? Denn wer sieht nicht, dass hier bloß mit den verschiedenen Bedeutungen, die das Wort gerecht im gemeinen Leben hat, gespielt wird? Dass die Fälle, worin es nicht recht, das ist weder gesetzmäßig noch klug, schicklich und ratsam ist, das Anvertraute dem Eigentümer wiederzugeben, Ausnahmen sind, die aus dem Zusammenstoß verschiedener gleichheiliger Pflichten entstehen. Und dass daher unter verschiedenen Umständen und in verschiedener Ansicht eben dasselbe Recht und Unrecht sein kann, dass Sokrates dies nicht zu wissen scheint und dass der gute Polemarch, sobald ihm die Ausnahme als ein Einwurf vorgehalten wird, gleich so erschrocken, als würde ihm der Kopf der Gorgone vor die Augen gehalten, zurückspringt und den Worten des Simonides flugs eine andere Deutung gibt, die er gleichwohl ebenso wenig gegen die Sophistereien und Ironien des großen dialektischen Kampfhahns zu behaupten weiß. Alle diese Antinomien gegen die Gesetze der gesunden Vernunft sind, ich muss es gestehen, etwas hart zu verdauen, wiewohl sie aufhören in Erstaunen zu setzen, wenn man gesehen hat, dass das ganze Buch von ihresgleichen wimmelt. Und gleichwohl dürft es jedem Leser, der gerade keinen besonderen Sinn für die Reize dieser Art von Spaßmacherei hat, schwer fallen, an dem göttlichen Plato nicht irre zu werden, wenn er auf die platten und in eine Menge kleiner, zum Teil ganz müßiger, Quästiunkeln aufgelösten Induktionen stößt, wodurch der treuherzige Polemarch sich vom Sokrates weiß machen läßt, aus seiner Hypothese, jedem das Seine geben, sei so viel als seinen Freunden Gutes und seinen Feinden Böses tun, folge ganz natürlich, der gerechteste Mann sei der größte Dieb und die Gerechtigkeit sei nur insofern etwas Gutes, als man keinen Gebrauch von ihr mache. Wer kann sich einbilden, ein so scharfsinniger geometrischer Kopf wie Plato habe sich selbst über die Armseligkeit solcher Beweise, die zum Teil auf bloßen Wortspielen beruhen, täuschen können und sehe nicht so gut als wir, dass Polemarch der blödsinnigste Knabe von der Welt gewesen sein müsste, wenn er sich in so groben Schlingen hätte fangen lassen? Er muß also eine besondere absicht dabey gehabt haben, und was konnte diese anders seyn als seinem pseudo-Sokrates, um ihm desto mehr ähnlichkeit mit dem wahren zu geben, eine eironslarve umzubinden und die bekannte Manier im Dialogisieren, welche dem echten Sokrates eigen war und vom Xenofon in seinem Symposion so schön dargestellt wird, auf eine Art nachzuahmen, die zu jener Larve passt und gerade deswegen, weil sie übertrieben ist, dem großen Haufen und den ferne Stehenden die Ähnlichkeit seines Zerrbildes mit dem Original, dessen feinste Züge im Gedächtnis der meisten schon ziemlich abgebleicht sind, desto auffallender macht? Unter die ziemlich häufig in diesem Dialog vorkommenden Beispiele, dass Plato, sobald er will, die dramatische Wahrheit und das, was jeder Person zukommt, sehr gut zu beobachten weiß, rechne ich die Art, wie er den Sophisten Thrasymachus auf den Kampfplatz springen lässt und überhaupt die wahrhaft attische Eleganz und Feinheit, womit er die eitle Selbstgefälligkeit und den neckenden, naserümpfenden, nicht selten in beleidigende Grobheit übergehenden Stolz des plumpen Sophisten mit der kaltblütigen Urbanität und ironischen Demut des seiner spottenden Sokrates kontrastieren lässt. Nur schade, dass der Letztere auch hier seine Würde nicht durchaus so behauptet, wie der Anfang uns erwarten macht. Man könnte zwar sagen, es zeige sich in dem ganzen ersten Buche, dass es dem Sokrates noch kein rechter Ernst sei, dass er bloß wie ein Zitherspieler, der sich hören lassen will, sein Instrument zu stimmen und zu probieren scheine, wiewohl er, auch indem er nur nachlässig auf den Saiten herumklimpert, schon zu erkennen gibt, was man von ihm zu erwarten habe. Es mag sein, dass Plato diesen Gedanken hatte, indessen möchte ich doch behaupten, dass die Disputation mit dem Sophisten Thrasymachus unter die ausgearbeitetsten Teile des ganzen Werks gehöre und für ein Meisterstück in der echt sokratischen Manier einen streitigen Punkt aufs Reine zu bringen, gelten könnte, wenn Sokrates seinem eigenen Charakter immer getreu bliebe und, nachdem er den Sophisten so weit getrieben, dass er geradezu behaupten muß, die Ungerechtigkeit sei Weisheit und die Gerechtigkeit also das Gegenteil, sich nicht aus wirklicher oder verstellter Verlegenheit, wie er ihn widerlegen wolle, in eine weit ausgeholte, spitzfindige Manier mit unbestimmten, schillernden und doppelsinnigen Begriffen und Sätzen wie mit falschen Würfeln zu spielen, verirrte. Das ist, wenn der verkappte Sokrates, der seine Rolle bisher bis zum Täuschen gespielt hatte, nicht auf einmal in den leibhaften Plato zurückfiele und am Ende noch 10-mal mehr Sophist wurde als sein Gegner selbst. es ist schwer zu begreifen, wie Plato sich in solchen Spielereyen so sehr gefallen, oder wie er glauben kann, er habe seinen Gegner zu Boden gelegt, wenn er durch eine lange Reihe nichts beweisender Gleichungen zuletzt das Gegentheil von dem, was jener behauptet hatte, herausbringt. Das Allerseltsamste aber ist dann doch, dass in diesem ganzen Schattengefechte beide streitende Parteien, indem sie einen bestimmten philosophischen Begriff von der Gerechtigkeit suchen, den popularen, auf das allgemeine Menschengefühl gegründeten Begriff immer stillschweigend voraussetzen, ohne es gewahr zu werden. Es ist, als ob die närrischen Menschen den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen könnten. Sie suchen, was ihnen vor der Nase liegt und was sie bloß deswegen nicht finden, weil sie sich in einer Art von Schneckenlinie immer weiter davon entfernen. Sie würden gar bald einig geworden sein, wenn Sokrates statt der kleinen, spitzfindigen und hinterlistigen Fragen, die ihm schon Aristophanes vorwarf, geradezu gegangen und das, was alle Menschen, vermöge eines von ihrer Natur unzertrennlichen Gefühls, von jeher Recht und Unrecht nannten, in seiner ersten Quelle aufgesucht hätte. Leicht wär es dann gewesen, das, was Recht ist, von dem, was Wahn oder Gewalt zu Recht setzen, zu unterscheiden. Die Streitenden hätten einander nicht lange missverstehen können und wären in der Hälfte der Zeit einig geworden, welche Platons sophistisierender Sokrates verschwendet, um am Ende selbst gestehen zu müssen, dass nach allem, was über die albernen Fragen, ob die Gerechtigkeit Tugend oder Untugend, Weisheit oder Torheit nützlich oder schädlich sei, seit mehr als einer langen Stunde gewitzelt, ironisiert und in die Luft gefochten worden, die große Frage, was ist Gerechtigkeit, aus seiner Schuld noch immer unausgemacht geblieben sei. Ende von 4, Teil 1.